Ich glaube, das war der letzte, meinte Wulf und Gödige nickte. Da rief es auch schon hinter ihnen. Hermen Harm, Otten Christoph und Plessen Otto kamen von der einen Seite an und von der anderen Holstönnes, Hassen Philipp und Hornbostel Willem. Die sieben Fuhrberger Bauernsöhne waren nass wie die Katzen und hatten Gesichter und Hände wie die Kohlenbrenner, aber sie lachten unbändig. »Die schießen nicht wieder auf ehrliche Leute«, sagte Gödeckengustel. Hermen Harm schüttelte den Kopf. »Sicher nicht. Und alte Weiber schlagen sie auch nicht mehr bis auf den Tod.« »Lüdeckenmutter haben sie ein Schaf weggenommen und sie geschlagen, als sie kein Geld hatte, dass sie nun da liegt und Blut spuckt. Lumpenzeug. Aber nun braucht der Wolf und der Fuchs kein Messer. Sie werden alle so schön mürbe genug sein.« »Alle haben sie daran glauben müssen. Alle mitsamt. Schade, dass es nicht mehr waren. Und nun wollen wir löschen.« Die Arbeit war bald getan, denn über dem Moorgraben konnte das Feuer nicht. Rechts lag ein Sandfeld und links war eine Torfkuhle neben der anderen und hinter dem Busche ein nasses Flatt. »Hätten sie sich vorher gut umgesehen«, meinte Otten Christoph, »denn so wäre manch einer uns wohl noch fortgekommen. Aber sie waren ja so unklug wie die Schafe, wenn es brennt, und wo der eine hinlief, musste der andere auch hin.« Sie lachten alle, nur der Ödringer Burvogt machte ein böses Gesicht. »Wenn es so beibleibt, kommen wir heute nicht mehr nach Hause, Tedel«, brummte er. »Dass man noch nicht einmal in Moor und Bruch seines Weges sicher ist. Überall treibt sich das Beistervolk jetzt rum, wo man es nicht vermutet. Beim besten Willen kann man jetzt nicht über Land reiten, ohne sich die Hände rot zu machen.« So war es in der Tat. Als sie das Feuer gedimmt hatten und die Fuhrberger nach Hause geritten waren und Wulf und Tedel und die drei anderen auf der Höhe von Ödringen waren, heulte hinter ihnen der Wolf. Tedel gab Antwort, und da kamen zwei Bauern angeritten, dass das Feuer aus dem Kies schlug. Wieken, Ludolf und Schütte waren es. »Auf Tornhob war Danzefest«, schrie der Ramlinger, »und Schlachtefest dabei. Na, es ist noch halbwegs gut gegangen. Wir kriegten früh genug Wind in die Nase und haben den Leuten gezeigt, was Landesbrauch in der Heide ist.« Mit einem Male machte er ein anderes Gesicht. Den schönen Hof hat das Gesindel natürlich angesteckt, und Stehers Wieschen, die als Magd diente, musste ihnen gerade in die Möte gelaufen sein, denn die fanden wir tot im Busche liegen. Die anderen haben sich aber alle bergen können.« Harms Halbbruder knurrte durch die Zähne und wurde rot und blau unter den Augen. »Es wird wohl nicht anders kommen, als dass wir alle unsere Dörfer anstecken und uns im Bruche bergen müssen. Ich bin gestern zwei Pferde und das ganze Federvieh losgeworden. Was soll man machen, wenn 30, 40 solche Kerle auf einmal ankommen? Vor dem, was einzeln in der Heide herumläuft, braucht man ja keine Bange zu haben. Drei von dem Ungeziefer haben wir vorgestern im Mastbruche angetroffen. Nun bitte ich einen Menschen, was tun die da mitten in der Wildnis?« Er lachte. »Na, wenn es euch hier so gut gefällt, da sollt ihr auch bleiben«, sagte unser Krischan und machte den Finger krumm, »und ich auch.« Der Wulfsbauer hatte seine gute Laune schon lange verloren und machte ein Gesicht wie ein Kattuhle. Und Tedel sah aus wie ein Zaunigel. »Immer und immer kommt einem was dazwischen«, spuckte er, und Harm wusste wohl, was er meinte, denn Tedel hatte noch Gras schneiden wollen, wenn er früh genug nach Hause kam, und jetzt war es meist Abend. In der Schweineriede brüllte ein Moorochs, die Enten flogen um, und nach der Wohlt hörte man den Uhu rufen. Der Fuchs braute in den Gründen, und über dem Halloberge war der Himmel so rot wie ein Mädchenrock. Sie ritten langsam, und als sie vor dem Auskick waren, machte Tedel den Wolf. »Kannst man stille sein, Tedel«, rief es vor ihnen, und Bollenkrischan kam hinter der Machangel hervor. »Na, du wirst dich wundern, wenn du auf den Hof kommen wirst, Burvogt«, lachte er dann. »Es ist Besuch bei dir angekommen.« Der Bauer riss die Augen auf. »Besuch?« Der andere nickte. »Jawohl, Mensch, feiner Besuch. Besuch aus Sebenspring.« »Krischan«, schrie der Bauer und bückte sich ganz tief. »Krischan, ist das wahr? Und was denn, eine Junge oder ein Dern?« Bolle zog seinen Mund ganz breit. »Ein Junge und eine Dern, Wulfsbauer. Um Ure Viere der Junge und eine Stunde hinterher das Mädchen. Und was die Bäuerin ist, der geht es soweit gut und den beiden Lütchen auch.« Wulf machte ein Gesicht wie ein Pfingstmorgen. »Tedel«, rief er, »hast du gehört, Tedel? Zwei auf einmal. Junge, bin ich dir aber doch über. Fixer warst du ja. Na, dafür hast du ja auch eine Frau, die Hille heißt. Du bist ja auch ein großer Bauer, sagte Tedel und lachte. Und ich habe mal eine kleine Stelle und muss es auch darin langsam angehen lassen. Wenn Harm hätte sagen sollen, wie er auf den Hof gekommen war, er hätte das nicht gekonnt. Däubelmädchen, sagte Tedel, als er bei seiner Frau saß und zusah, wie die ihren Jungen stillte. Däubel ist der Bauer geritten. Ich musste Mann in einem Fort rufen, war dich, denn es war mir meist so, als kümmere er sich den Kuckuck um die Wolfskuhlen. Als er das erzählte, saß der Bauer vor der Butze, hatte seinen Arm um den Nacken seiner Frau und ihre Hände in seiner linken Hand. Meine Johanna, sagte er, meine gute Frau, ist das ein Glück und ein Segen. Er sah dahin, wo 2, 3, 4 Kinderhände auf der Bettdecke zugange waren, schüttelte den Kopf, lachte und gab seiner Frau einen Kuss auf den Mund, aber bloß so sachte hin, denn er sah, dass ihr die Augen wieder zufallen wollten. Und als Stubenmutter ihm zuwinkte, ging er aus der Dönze und stellte sich vor die große Türe. Ihm war ganz dumm im Kopf. Nun hatte er wieder 2 Kinder und eine Frau, so schön und so klug und so gut. Er sah über das Bruch nach den Heidbergen, über denen der Himmel immer noch so hell war. In den Ellern schlug die Nachtigall, die Frösche waren am Prahlen, der Ziegenmelker pfiff und klappte mit den Flügeln und die Luft brachte den Geruch von allerlei Blumen her. Er ging in das Haus zurück und aß, aber hinterher ging er noch einmal um den Hof, denn er hatte Gripto und Holvis knurren hören, aber das taten sie wohl bloß, weil hinten in der Heide ein Wolf heulte. Dem Bauern war sonderbar zumute geworden. Als er sich umdrehte, sah er, dass der Himmel über dem Halloberge immer heller wurde, aber nicht so, als ob da ein Feuer war, sondern mehr, als wenn die Sonne schon wieder in die Höhe kommen wollte. Ganz rot wurde es da und immer heller, und lange blaue Striche waren darin zu sehen. Er schüttelte den Kopf. »Was das nun wieder für ein Unsinn ist«, dachte er, »ist das jetzt ein gutes Wahrzeichen oder ein schlimmer Vorspuk?« Dann war es ihm, als ob in dem roten Schein, und gewiss und wahrhaftig, er konnte es ganz deutlich sehen, dass eine große schwarze Wolfsangel sich am Himmel bildete, die dort lange stehen blieb, bis sie auseinanderging und der rote Schein allein noch über dem Berge war und schön anzusehen. Er nahm das für kein schlechtes Zeichen. Eine Weile noch würde die Wolfsangel in Kraft bleiben müssen und die Werwölfe hatten das Bruch zu hüten, aber dann würde es sich aufklären, Friede würde es sein auf Erden und statt Heulen und Zähneklappern würde Jubeln und Frohlocken auf den Gefilden sein. So dachte er, als er im Einschlafen war. Vorläufig wurde es aber damit noch nichts. Oft genug noch heulte der Wolf in der Heide, mehr als einmal jagten die Tagboten hin und her und die 33 hatten mehr Arbeit, als ihnen recht war. Und die 111 kamen nicht zur Ruhe. Sie waren es alle reichlich leid, das Land hüten und das Schandwehren. Manch einer von ihnen kam nicht mehr recht zum Lachen, außer Fiekenludolf. Aber bei dem kam es auch nicht so recht aus dem Herzen, denn den einen Abend hatte er noch ein hübsches Mädchen im Arm gehabt und am anderen musste er dabei stehen und zusehen, wie sie begraben wurde. Und es war ihm ein schlechter Trost, dass 1,5 Dutzend Dänen, die den Hof überfallen, steif und kalt unter der Erde lagen. Es wurde schlimmer als je vor dem. Als es sich herumsprach, dass der Tilly den Dänenkönig bei Luther geschlagen hatte und hinter ihm her war, war die Angst vor ihm groß im Lande, aber die Dänen trieben es eher ärger als die Kaiserlichen. Wo sie hinliefen, hinterließen sie Asche, Schutt und Not. Und waren sie vorbei, dann kamen die Waldsteinchen und wüteten wie die Besessenen. Zwar hieß es, dass es Frieden geben sollte, denn Tilly war in Celle und verhandelte mit dem Herzoge, aber es kam nur schlimmer. So schlimm wurde es, dass Fiekenludolf ein ganz anderes Lachen bekam. »Dreves«, sagte er und schlug mit der Faust auf den Tisch, dass der Hund an zu bellen fing. »Bislang war das ja mehr ein Spaß, wenn es auch manch einem nicht so vorkam, dem wir das Luftholen abgewöhnten. Jetzt aber hört sich die Gemütlichkeit auf. Werwölfe waren wir, jetzt müssen wir Beißwölfe werden.« »Der Wulfsbauer denkt genauso, Dreves. Wer heute nicht zubeißt, der wird gebissen. Man kommt ja nicht mehr zu seiner Ruhe, und es ist wahrhaftig bald eine Woche her, dass ich in einem ordentlichen Bette war. Und wie sieht es im Lande aus? Hunger und Pest und Hunger, wohin man sehen tut. Wer nicht umgebracht wird, der hängt sich auf oder springt in das Wasser. Ein Donnerwetter soll da reinschlagen. Er sorgte dafür, dass es oft genug einschlug, denn seitdem der Wolfsbauer befreit war, hatte er das Leid in die Hand nehmen müssen, und das hatte er gern getan, denn das Ackern hatte doch keinen Zweck mehr. Kaum war der Hafer unter Dach und Fach, so fraßen ihm fremde Pferde, und wer Brot backte, der tat es für andere Leute. So lag denn Fieken Ludolf mit seinen Leuten meist im Busch und Heide herum, und die anderen Obmänner auch, und wenn sie zusammenkamen, dann hieß es, »Na, wer hat nun die meisten Läuse geknickt?« Und der beste Mann war, musste einen ausgeben. Wie die Wölfe, so wurden sie alle miteinander, die Männer. Wehe dem, den sie fingen. Hatten sie Zeit genug, dann war ihnen das Blei zu schade und die Wiede zu milde, und grässliche Dinge trugen sich in Wohlt und Heide zu. Als Wolf an einem mächtig kalten Wintertage mit Schäven Kaspar, dem neuen Knechte, durch die Heide ritt, sahen sie über einem Fuhrenhorst etliche Raben umschichtig auf- und niedergehen, und als sie hinkamen, fanden sie 4 splitterfasernackte Männer, die zwischen die Bäume gebunden waren. 3 davon waren schon totgefroren, der eine jappte noch.